Der junge Kiowa war überglücklich. Er hatte den Zweck seines Rittes erreicht. Würde ich das auch von mir sagen können? Unser Weg hatte uns vom Rio Pecos über den südwestlichen Zipfel von New Mexico nach Arizona hineingeführt. Am Abend des nächsten Tages langten wir am Schwarzen See an, lagerten uns an seinem Ufer unter den Bäumen, brannten aber kein Feuer an. Der See füllte einen Talkessel, dessen Wände steil emporstiegen. Die nördliche Talwand war die höchste. Wie ein Pfeiler ragte dort ein kahler Felsen hervor, über den hinweg ein mächtiger Wasserfall zu Tal schoss, das fallende Wasser aus Winnetous Testament. Ein Teil der Felskuppe ragte wie eine Platte frei in die Luft hinaus. Da hinauf mussten wir am nächsten Morgen, weil wir unten im Tal keine Spur von Santa entdecken konnten. Ich nahm nur Tilata und Pida mit. Wir folgten dem von Winnetou erwähnten Fichtenwald in die Höhe, bis wir auf dem Felsen des Bären standen, wo ich vor vielen Jahren mit meinem Blutsbruder einen Grizzly erlegt hatte. Dort steigst du vom Pferd und kletterst. Weiter hatte ich im Testament nicht lesen können, also mussten wir uns dort oben genau umsehen. Wir kletterten zwischen den Felsen herum, bis wir schließlich an eine Stelle kamen, wo wir nicht weiter konnten. Wenn es da einen Weg gab, so hatten wir ihn verfehlt, weil ich Winnetous Beschreibung nicht besaß. Eben wollte ich umkehren, da fiel ein Schuss und eine Kugel schlug neben mir ins Gestein. Da oben, noch weit über uns, stand Santa am Rande der Felsplatte und verhöhnte mich noch. Der große Mr. Shatterhand ist zu spät gekommen! Der Schatz gehört mir! Mir allein! Die Zündschnur brennt schon, die ihn für mich freilegen soll! Keiner kommt hier herauf, der den Weg nicht kennt! Und keiner kommt von hier wieder runter, ohne den Plan Winnetous! Hier ist er! Siehst du ihn? Ich brauche ihn nicht mehr! Kenn ihn auswendig! Ich zerreiß ihn! Ich zerreiße das kostbare Testament, Winnetous! Der See da unten soll die Fetzen haben! Hier! Seht ihr! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Uff, der böse Geist zerreißt den Felsen! Wieder in Deckung! Der große Geist hat den Mörder hinuntergezogen in das kochende Wasser des Sees. Und er wird ihn nicht wieder hergeben bis an das Ende aller Dinge. Er ist verflucht. Der Tod in Chuchunas und Chochis war gerecht.